Unter dem Klang tausender Schritte auf den Stahlrosten überquerte der Zug die 59th Street Bridge und zog dann entlang des Newtown Creek bis zum Tor des Calvary Cemetery, des 1845 vom Land der Farmerfamilie Alsop abgezweigten Friedhofs, der gemeinsam mit der Stadt in seinem Westen stetig angewachsen war. Der Friedhof hatte 4 Sektionen, von denen jede den Namen einer römischen Katakombe trug. Der Trauerzug marschierte zur 3., benannt nach dem heiligen Sebastian, dem Gallier, den man des Verrats beschuldigt und mit Pfeilen hingerichtet hatte, weshalb er später zum Schutzpatron der Bogenschützen und des heiligen christlichen Todes wurde. Als die Trauernden um das offene Grab versammelt standen, präsentierten die berittenen Polizisten ihre Waffen und Adelina stieg aus ihrer Kutsche. Ihr Bruder hielt sie gerade noch fest, bevor sie zusammenbrach. »Joe, Joe«, weinte sie, »mein Giuseppe, komm zurück zu mir, mein Gott, wieso darf ich meinen Giuseppe nicht wiederhaben?« Die berittenen Polizisten salutierten, während der Sarg ins Grab gesenkt wurde. 5,5 Stunden, nachdem der Zug vor St. Patrick's aufgebrochen war, spielte man den Zapfenstreich. Ein Captain rief: »Abteilung, rechts um, Marsch!« und die Berittenen lenkten ihre Rösser zum Friedhofstor. Die Leute vom patriotischen Garibaldi, die Söhne Italiens, die Polizeiführung und die politischen Würdenträger folgten ihnen nach und ein neuer Zug setzte sich in Bewegung in Richtung Brücke und Manhattan. Ein langer, anstrengender Tag lag hinter ihnen. Noch auf dem Weg zum Friedhofstor hörten die Trauernden hinter sich Adelinas Wehgeschrei.